Wilhelms Verbleiben auf dem deutschen Kaiserthron wird als Herausforderung betrachtet, sagte zum Beispiel de Martin in Paris. Man muss die Hohenzollern vollends stürzen, meinte das Echo de Paris. Mit den Hohenzollern gibt es keinen Frieden, heißt es im Figaro. Und alsbald nach dieser Einleitung der Internationale Freimaurerkongress im April 1917 in Paris stattfand, da war der wichtigste Gegenstand der Beratungen der, wie kann man in Deutschland selbst eine starke Bewegung gegen die Monarchie hervorrufen, denn die Grundlage des Weltfriedens muss die Absetzung des deutschen Kaisers bilden. Mit der Geschwindigkeit des Funkspruches verbreitete sich dieser Gedanke über den ganzen Erdball. Überall konnte man es lesen, in jeder Zeitung stand es schwarz auf weiß, der Frieden kann nicht geschlossen werden, bevor sich nicht Wilhelm II. Und Kaiser Karl ins Privatleben zurückziehen. Natürlich brachten es auch die deutschen Zeitungen. Wo aber war zu lesen, dass diese Forderung vom Internationalen Freimaurerkongress in Paris aufgestellt worden war und dass der Grand Orient und die Grand Loge de France dahinter stecken? Die Wirkung auf das deutsche Lesetier war verblüffend. Zunächst war Michel über diese Unverschämtheit empört. Aber die deutsch geschriebenen Blätter brachten immer neue Beweise dafür, dass, nach Ansicht der Entente natürlich, ein Frieden ohne vorherige Beseitigung des deutschen Kaisers nicht möglich sei. Dazu kam die Kriegserklärung Wilsons an Deutschland. Und hatte nicht auch Wilson auf dem amerikanischen Kongress feierlich erklärt, er führe Krieg nur gegen die deutsche Regierung, nicht aber gegen das deutsche Volk? Selbst der frühere englische Ministerpräsident Asquith ließ sich dahin vernehmen, dass mit dem Kaiser Wilhelm kein Friede geschlossen werden können. Noch deutlich wurde der freimaurerische Corriere della Sera in Mailand. Er sagt, auf dem Deutschland Wilhelms II. Liegt der Bannfluch der ganzen Welt. Das war freilich eine arge Übertreibung. Richtig sollte es heißen, auf dem Deutschland Wilhelms II. Liegt der Bannfluch der ganzen Welt Freimaurerei. Aber immerhin, das Wort wirkte, der Zweck wurde erreicht. Der deutsche Michel wurde nachdenklich gestimmt und fing an, ernsthaft zu erwägen, ob es nicht um des lieben Friedens willen vielleicht doch besser wäre, wenn der deutsche Kaiser, auf dem nun einmal der Bannfluch der ganzen Welt liege, freiwillig abdanke. Damit begann bereits die innere, geistige Revolution, die sich zunächst nur in der Untergrabung der Siegeszuversicht äußerte. Bethmann-Hollweg trifft der Vorwurf, dass er diesem neuesten Schlagwort der Weltfreimaurerei nicht mit entsprechender Schärfe entgegengetreten ist. Bruder Bethmann-Hollweg ist Freimaurer. Doch eine Dummheit kommt selten allein. Zu allem Überfluss gab man den Sozialdemokraten die Pässe nach Stockholm, damit sie, die Republikaner, den Kaiserreichen den Frieden brächten. Den Frieden brachten sie zwar nicht, wohl aber ein neues Schlagwort echt freimaurerischer Prägung, die Demokratisierung. Während unsere Feinde uns tagtäglich die Vernichtung androhten, gab es für die Sozialdemokraten nichts Wichtigeres zu tun, als die Demokratisierung des preußischen Landtagswahlrechts zu verlangen und bei uns in Österreich die des Gemeindewahlrechts. Hinter dem Schlagwort Demokratisierung verbarg sich nun allerdings ein anderes, das man vorläufig noch nicht laut aussprechen durfte, die Republikanisierung oder, wie es der Pariser Freimaurerkongress wenige Wochen vorher verkündet hatte, die Entthronung der Hohenzollern und Habsburger. Dieses über den Umweg von Stockholm aus Paris bezogene Saatgut Marke Demokratisierung schoss bald üppig in die Halme. Schon ein halbes Jahr später, Ende Jänner 1918, konnte Lloyd George mit innerer Genugtuung im englischen Unterhaus feststellen, nach ganz zuverlässigen Nachrichten steht eine innere Revolution Deutschlands unmittelbar bevor, sodass die Entente mit Sicherheit zu dem von ihr gewollten Annexionsfrieden gelangen wird, der die Kriegsziele Englands voll befriedigt, ohne dass es Deutschland selbst merken wird. Ging von dem Logenzentrum Paris der Gedanke des Thronfolgermordes und die ganze Kriegshetze aus, so war auch dort der Hauptwiderstand gegen einen Frieden ohne Annexionen und Kompensationen zu finden. Selbstverständlich. Da die französischen Freimaurer den Krieg doch nur gewagt hatten, um Elsass-Lothringen mit der Rheingrenze zu erhalten und um die Deutsche Republik erstehen zu sehen, so war für sie jeder Frieden unannehmbar, der diesen beiden Hauptforderungen der Loge nicht entsprach. Dass der Friedenswille Deutschlands an dem Kriegswillen Frankreichs, das heißt des Grand Orient, scheiterte, wird nun gerade heute sozusagen amtlich bestätigt, und zwar durch die Aussage des Grafen Bernstorff, der vor der Untersuchungskommission über die Friedensmöglichkeiten Folgendes erklärte: In Jänner 1916 war der amerikanische Oberst House zum zweiten Male in Berlin. Als er zurückkam, erklärte er mir, dass der Hauptwiderstand gegen den Frieden in Paris zu finden sei. Mit diesem gewichtigen Zeugnis sei die Untersuchung über die Tätigkeit der französischen Freimaurerei und ihre Schuld am Krieg an der Friedensverhinderung und an Deutschlands Elendsfrieden vorläufig abgeschlossen. Besonders klar lässt sich der überragende Anteil der Freimaurer am Weltkrieg an Italien nachweisen. Der Dreibund Deutschland, Österreich, Ungarn, Italien hatte bereits im Jahre 1902 einen empfindlichen Stoß erlitten, als unter dem jungen König Viktor Emanuel III. Eine Annäherung an Frankreich stattfand. Drei Freimaurer waren es, die diese Annäherung zustande gebracht hatten. Der italische Ministerpräsident Bruder Zanardelli, der französische Botschafter in Rom Bruder Barriere und der französische Außenminister Bruder Delcassé, der jubelnd in der französischen Kammer verkündet hatte, Italien werde Frankreich niemals angreifen. Die folgende Zeit sei als minder wichtig übergangen. Als politisches Ereignis ersten Ranges ist jedoch Italiens Rückversicherungsvertrag mit England und Frankreich zu werten, der am 3. April 1914 zustande kam und die Einkreisung der Mittelmächte vollendete. Die Pariser Ausgabe des New York Herald, die uns diese Tatsache mitteilt, vergisst nicht darauf hinzuweisen, dass zu jener Zeit bereits die russische Mobilisierung im vollen Gange war. Die vertragsschließenden Teile waren wieder sämtlich durch Freimaurer vertreten. Bruder San Giuliano, Bruder Poincaré und Bruder Edward Grey. Übrigens ist auch der gegenwärtige König Georg V. von England Logenbruder. Er wurde laut Mitteilung des Zirkels in Wien vom 15. Mai 1889, Seite 37, von seinem Vater, dem späteren König Eduard VII., im Jahre 1886 der Loge zugeführt. König Georgs V. Sohn ist ebenfalls bereits Freimaurer, und zwar wurde er am 2. Mai 1919 in die Loge eingeführt.